Gleich zum Auftakt der Debatte brachte der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, die gegenwärtige politische Stimmungslage auf den Punkt. Frau Merkel, Ihnen ist der politische Kompass abhanden gekommen. Die Kluft zwischen Sigmar Gabriel und Angela Merkel werde von Tag zu Tag größer und die Koalition sei in ihrer Restlaufzeit eingetreten und verwalte nur noch, anstatt zu gestalten. Mit dem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei habe sich die Kanzlerin zudem in die Abhängigkeit von Recep Erdogan begeben und sich damit auch erpressbar gemacht. Bartsch sprach von einer Angstmacher-Koalition, die bei der inneren Sicherheit eine Sau nach der anderen durch die Dörfer treibe, ohne ein wirkliches Konzept zu haben. Bundeskanzlerin Angela Merkel ging der Kritik nicht aus dem Weg, verteidigte aber ihre bisherigen Entscheidungen. Auch das Abkommen mit der Türkei sei notwendig gewesen, um in der schwierigen europäischen Flüchtlingspolitik voranzukommen. Es ist, seitdem wir dieses Abkommen haben, so gut wie niemand mehr in der Ägäis ertrunken, während das in den ersten zwei Monaten noch hunderte Menschen waren, Frauen und Kinder. Da kann man doch nicht zugucken, sondern muss man doch mit dem anderen Land eine Regelung finden. Das alles sei schwer nachzuvollziehen. Deshalb dürfe man die Wähler der AfD auch nicht beschimpfen, aber bei der sprachlichen und inhaltlichen Entleerung der Politik auch nicht mitmachen. Wenn wir anfangen, uns sprachlich und tatsächlich an denen zu orientieren, die an Lösungen nicht interessiert sind, verlieren am Ende wir die Orientierung. Die AfD sei eine Herausforderung für alle Parteien und dem könne nur angemessen begegnen, wer bei der Wahrheit bleibe und die Fakten klar benenne. Kritik an Sigmar Gabriel und der SPD vermied die Kanzlerin, auch wenn sie erklärte, die Rentenanpassung Ost so nicht mittragen zu wollen. Die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, konterte mit dem chaotischen Zustand der Bundesregierung, die sich zusehends in Auseinandersetzungen verstrickt habe, anstatt für einen klaren, sachorientierten Kurs zu sorgen. Nicht das Volk, nicht die Menschen in unserem Land sind überfordert, meine Damen und Herren, sondern Sie mit Ihrer chaotischen Regierung sind es. Das ist das Problem und darüber muss geredet werden. Seit 11 Jahren sei die Union für die innere Sicherheit zuständig und die jüngsten Ereignisse hätten all über all das Versagen dokumentiert. Statt klarer Maßnahmen und Entscheidungen komme man wieder mit Symbolpolitik, anstatt die zu würdigen, die sich täglich im Land Mühe geben würden, um die Flüchtlinge zu integrieren. Thomas Oppermann, der Fraktionsvorsitzende der SPD, vermied es gleichermaßen, weitergehende Kritik am Koalitionspartner zu üben und verteidigte den weiteren Aufbau der Polizei als einen notwendigen Schritt der Gefahrenabwehr. Aber die Bundeswehr sei keine polizeiliche Reservearmee und sollte es auch nicht werden. Und auch ein Burka-Verbot habe nichts mit der inneren Sicherheit zu tun. Aber da habe Innenminister Thomas de Maizière bereits die richtigen Worte gefunden, sagte Oppermann. Den potenziellen Streitpunkten sind die Koalitionspartner in dieser Generalaussprache also noch einmal aus dem Weg gegangen.